Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und Robin. Ich muss dir gleich jetzt zum Anfang sagen, ich habe übelst schlechte Laune heute. Ja, warum? Weil ich YouTube geguckt habe vorhin. Ich meine, da kriegt man generell schlechte Laune, aber da läuft jetzt seit neuestem so eine Werbung mit so einem Mädel, was da sitzt, und daneben ist ein Panda-Bär. Mhm. Und ich möchte sowohl dem Mädel als auch dem Panda-Bär aufs Maul hauen. Die ganze Zeit, diese Werbung kommt immer. Diese Werbung nervt wie Scheiße. Obwohl, ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm von dieser Musik. Was ist denn das? Dieser Song. Das ist eine App namens TikTok oder was? Ja, weißt du, was ich gerade rausgefunden habe vor 10 Sekunden? Das vor 10 Sekunden? TikTok, da steht ja immer irgendwie mit Musical.ly und so. Und ich dachte immer, das ist irgend so ein chinesisches Abklatsch-Dingsbums von Musical.ly oder sowas, die da jetzt schlechte YouTube-Werbung machen. Stellt sich raus, die Plattform von Lisa und Lena, Musical.ly, ja. die Plattform, wenn du ein 12-jähriges Mädchen bist, ja. Gibt's nicht mehr. Was? Und das ist jetzt TikTok. Okay. Also sie sind verschmolzen quasi, ja, oder die so, wurden gekauft, ja. Oder? Nee, ich glaube, das ist einfach schon deren Firma. Also ein TikTok, okay, ist irgendwie so ein Ding, wo du Musical.ly machst, aber halt mit Snapchat-Filtern. Also ja, okay. Mit Tieren. Aber warum dann das Ding umbenennen? Ich meine, Musical.ly. Gott. Ich merke einfach, wie hart alt wir werden. Ja. Wir sind überhaupt nicht mehr am Puls der Trends. Simon Desio hat doch 19 Videos dazu gemacht, so wie ich weiß gar nicht. Echt? Ich hatte, ja, der hat doch Musical.ly Fails, war doch eins seiner Formate. So. Ich hatte gestern mal altes, neue Simon Desio-Videos durchgeguckt, weil mir aufgefallen ist, dass der gerade jeden Tag fast Content bringt. Also es ist gerade das Ding, dass die Leute täglichen Content raushauen. Ich dachte, ich wollte dann mal sehen. Ja, Vorbereitung auf den Dezember, wenn die AdSense-Einnahmen steigen. Ich wollte mir dann mal anschauen, wie ist denn das qualitativ? Denn wir alle wissen, jeden Tag ein Video raushauen kann sich nur auf die Qualität positiv auswirken. Und so ist es auch. Er kauft etwas ein, packt es 9 Minuten aus und in der 10. und 11. Minute wirft das seiner Freundin an den Kopf und sagt dann, und dann ist das Video vorbei. Ja. Meistens gefilmt von irgendeinem Bro hinter der Kamera. Und da steht in den Kommentaren als immer wieder als Top-Kommentar, wann kommt das neue Musical.ly Fails? Deswegen habe ich mich gewundert. Geil. Warum macht er nicht mehr? Aber jetzt kann er ja dann TikTok-Fails machen, ja, nachdem der Momo-Hype durch ist, der an uns leider vorbeigegangen ist, weil du im Urlaub warst. Aber jetzt doppelte Anekdote, wer auch gerade, ja, wer jetzt auch täglich Videos hochlädt, ich glaube auch tatsächlich über die TikTok-Werbung sich aufgeregt hat. Ist mal alternativ jemand, der, wie finde ich, immer mal wieder richtig guten Content rausgehauen hat und es jetzt wirklich regelmäßig schafft, jeden Tag ein Video rauszubringen, was regelmäßig, wirklich fast jeden Tag in den Trends ist. Was vor allen Dingen gezeichnet ist, aber auch so, nur so leicht gezeichnet. Also er hat so, glaube ich, so 2, 3, 4 Posen von sich selber, die gezeichnet sind. Ansonsten nutzt er viel Originalmaterial. Immer dasselbe Thumbnail. Jeden Tag, teilweise weniger als 24 Stunden zwischen den Uploads. Jedes dieser Dinge, der hat in einem Monat gerade 70.000 Abonnenten gemacht. Krass. Indem er sich jeden Tag über eine andere Werbung aufregt. Und das regt mich auf, weil ich mich immer schon über Werbung aufrege und dauernd vorm Fernseher sitze, zusammen mit meiner Freundin Claudia, und sage so, wir müssen jetzt endlich mal ein Werbeformat machen, wo wir Werbung auf dem Kicker haben. Es ist und jetzt ja, macht er das. Es ist ja nicht neu, ne? Ich finde es immer die neueste Idee, auf jeden Fall. Ich finde es ja immer noch besser, als wenn er sich hinsetzen würde. Also, oder anders, ich finde es richtig gut, was er macht. Ja, absolut. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich finde auch, Malternativ kann sich richtig gut aufregen. Ich finde es halt besser, als sich hinzusetzen und auf Werbung zu reacten, weil das gibt es halt auch schon zu. Das hätte ich auch nicht gemacht. So alte 70er Jahre. Das mache ich nur live vorm Fernseher. Geklauter Content, das mögen wir hier nicht. Das haben wir letzte Woche auch noch mal durchsickern lassen. Dazu gleich ein Update zu Made My Day. Da sind ein paar Informationen an uns herangetreten worden. Ein paar dürfen wir euch nicht sagen. Ein paar aber schon. So, die habe ich nämlich gehört von den neuen Mietern. Das ist so aus lustig. Den Büros von Made My Day. Wie klein diese Welt ist. Ja, du hattest das, glaube ich, neulich sogar angesprochen, dass du dachtest, so die neue Firma von Hand of Blood, Instinct 3, zieht da irgendwie ein, und tatsächlich. 2 Tage später war ich bei der Einweihungsfeier in deren Büro, und da stand dann Max und meinte, Alter, du kannst dir nicht vorstellen, was das für Schweine waren. Wir haben das Ding hier komplett entkernt und es sah halt trotzdem aus wie Sau. Ja, also keine Ahnung, wie die Herren und Damen von Made My Day da gehaust haben. Aber was sich jetzt herausgestellt hat und was für mich vorher gar nicht klar war, so ein bisschen, weil der Typ setzt sich ja hin, der Peng, und sagt so, ja, das wurde uns so einfach weggenommen. Und jetzt habe ich aber gehört, dass dieses Verhältnis zu diesem Typen, dem Made My Day, also die Marke, gehörte, einfach ganz klassisch so aussah, dass der die Firma und den Namen hatte den Namen hatte und den Peng und dessen Firma Akdo. Akdo ist so eine GmbH, die gegründet hat. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Doch, das hatte ich im Rahmen meiner Recherchen schon herausgefunden, dass es diese GmbH gibt. Weil ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wo sind diese Mitarbeiter angestellt? Hat angeblich 10 Mitarbeiter, die Firma. In der Akdo okay. GmbH. Mhm. Und die saß vorher in diesen Räumlichkeiten, wo jetzt Instinct 3 drin sitzt. Und der Made My Day-Typ, wer auch immer das ist, hat quasi einfach einen Auftrag erteilt. So, und der Peng setzt sich jetzt hin, also, und dieser Auftrag ist halt entzogen worden, so wie das halt immer mal passieren kann. Und der Peng setzt sich jetzt hin, oder Alex, wie er heißt, und sagt so, na, das habe ich nicht kommen sehen. Wer hätte denn ahnen können, dass so ein Auftrag auch irgendwann mal nicht mehr existiert? Und hat sich offensichtlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was passiert zum Beispiel, wenn dieses Verhältnis endet mit meinem Kanal, den ich ihm überschrieben habe. Was passiert mit den Mitarbeitern? Was passiert mit der Firma? Drückt jetzt auf die Tränendrüse öffentlich, sagt absichtlich auch, denke ich mal, einfach, also nicht nur, weil es ihn rechtlich vielleicht um Kopf und Kragen gehen könnte, sondern auch, glaube ich, weil das ganz schön dämlich ist, so was da im Hintergrund verläuft, so, und er dann das öffentlich gar nicht so zugeben möchte vielleicht oder sollte besser. Also ich weiß es nicht, also die einzige Sache, die es ist reine Spekulation, so, ich habe jetzt auch, es basiert jetzt auch nur auf Dingen, die ich gehört habe, aber es macht ja Sinn, also es macht ja, wir haben ja letzte Woche noch gesagt, wie kann das sein, dass der Made My Day-Typ ist, aber es macht ja Sinn, dass der dann irgendwann einfach sagt, so, nee, der Auftrag ist entzogen. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil das war die Sache, die mich in letzter Woche auch schon gewundert hatte, dass es halt diese GmbH gibt und anscheinend, wie ich jetzt rausfinde, auch noch eine weitere GmbH gibt. Ja. Aber was halt tatsächlich, glaube ich, der Streitpunkt ist, der Kanal Made My Day war ja mal. Der war wohl mal der Kanal 0,5er, den Kanal, den er zusammen mit und da kann ich mir dann wieder nachverstehen, zu sagen, okay, wenn du den eigenen, also wenn jetzt jemand kommen würde, keine Ahnung, ein Unternehmen und sagt, hey, Rob Bubble, wir kaufen deinen Kanal, beziehungsweise wir kaufen ihn nicht, sondern wir sponsern dir ein Format und ab jetzt heißt das ist aber die Frage. Heißt du Coke TV oder was weiß ich? Das ist das Wording aber total wichtig, Robin. Ne? Wenn die sagen, die kaufen deinen Kanal, dann kannst du hinterher nicht sagen, Moment mal, den Kanal habe ich jetzt etwa nicht mehr. Ja. Nein, denn wenn jemand deinen Fernseher kauft, dann kannst du nicht einfach bei dem zu Hause weiter Fernsehen gucken. Das ist die Frage sozusagen. Also zum Beispiel hier bei The Mansion. Da gab es doch mal dieses Titelpatronat von Axe. Ja. Da hieß dann das Format die Axe Battles. So, ja. Wenn du jetzt sagst, sozusagen, Made My Day hat 0,5er in der Sinne einen Auftrag erteilt, dass man gesagt hat, so, ey, die Marke Made My Day gehört mir, mir gehört die GmbH. Ich gebe euch die Marke, damit ihr die nutzen könnt. Und ihr produziert weiterhin Videos unter diesem Dachmarke. Und irgendwann fällt der Auftrag weg und dann könnt ihr weiter auf eurem Kanal Videos machen. Und das heißt halt nicht mehr Made My Day. Das wäre eine Option. Die zweite Option ist, wir kaufen den Kanal, der gehört jetzt uns, ich gebe euch eine Summe X, damit kannst du Mitarbeiter einstellen, vielleicht sogar als Investition, keine Ahnung, wie das lief. Und so, ne? Und das ist halt die Frage, das hat er halt nie erklärt. Möglich wäre, das ist die einzige Sache, wo man sagen könnte, er wurde über den Tisch gezogen, ist, dass es einen Vertrag gab, den wird es gegeben haben und da dann vielleicht im Kleingedruckten, ja, muss nicht immer sein, aber der Typ aus, dieser Made My Day-Typ scheint ja ein recht geschäftstüchtiger Typ zu sein und wird sich dann schon abgesichert haben, wenn er jetzt so einen Stunt abzieht, sodass er. Ich verstehe den Stunt immer noch nicht, weil der Kanal hat ja jetzt einen Monat keine Videos hochgeladen. Scheint also nicht auf der anderen Seite eine weitere Produktionsfirma gehabt zu haben, die ready war, da reinzuspringen. Und wenn du dir jetzt die Kommentare anguckst unter den Made My Day Videos, da steht tatsächlich, gib den scheiß Kanal zurück, du Hurensohn, als Top-Kommentar unter den Videos. Ja. Ne? Also die Leute halt denken halt wirklich, jemand hätte ihm diesen Kanal geklaut. Ja. Ist schwierig. Was ich annehmen kann, ist, dass es im Kleingedruckten stand, er es einfach nicht gelesen hat, so wie Unge damals die Mediakraft-Verträge nicht korrekt gelesen hat. Ja. Aber das ist reine Spekulation. Ich hatte übrigens bei Mediakraft tatsächlich nie einen Arbeitsvertrag. Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben da. Also nur mal so als Info sozusagen, Verträge. Es gibt ganz viele Leute, die keine Verträge haben. Ich habe auch gestern erst ein Vertragsthema klären müssen. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist reine Spekulation. Wir können es nur im Auge behalten. Ihr, die uns zuhört, ihr wisst es, glaube ich, weil ihr schlaue Leute seid. Ich finde, man sollte da jetzt wirklich drauf achten. Wie gesagt, der Content, den er jetzt macht, da gilt jetzt erstmal zu beweisen, dass er besseren Content hinbekommt. Aber jetzt zu abonnieren, weil er sich in die Opferrolle wirft, das sollte man tunlichst überdenken, weil ich glaube dem ehrlich gesagt kein Wort. Mal gucken. Und er hat sich auch nicht gemeldet, um in diesen Podcast zu kommen. Wir sind dementsprechend auch extra biased. Wir haben noch zwei andere Themen, zu denen es ein Update gibt. Eine erfreuliche Sache zu einer eher unerfreulichen Nummer. Und zwar, wir hatten über Michael Dretschka gesprochen. Das ist ein Typ, der auf dem Parkplatz geschubst wurde, nachdem er einen Autofahrer und dessen Freundin bedrängt hat, weil die auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat und dann direkt die Waffe gezogen hat und den Typ, der ihn geschubst hat, erschossen hat. Da hieß es dann erst so, ja, nee, auf Basis des Stand Your Ground Laws, nachdem man geschützt ist, weil man ja sein Leben verteidigt. Und Schubsen ist tödlich. Ja, er hat sein Leben quasi nur verteidigt, wurde er erst freigesprochen und dann gab es nicht nur, ich glaube, die Lester-Schwestern haben viel damit zu tun, ja. Aber nicht nur wir, sondern auch in Amerika gab es einen heftigen Aufschrei, weil die Leute gesagt haben, Moment mal, es gab sogar einen Videobeweis und auf dem Videobeweis sieht man halt, dass er wurde geschubst, aber dann geht der Typ halt auch direkt wieder zurück, ja. Und dieser Dretschka schießt trotzdem. Jetzt ist er nochmal angeklagt worden, also jetzt ist nochmal wegen Manslaughter. Also Totschlag ist das, glaube ich. Ja, ich glaube. Und jetzt kommt er nochmal vor Gericht, ob er dann tatsächlich verurteilt wird. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich finde es aber interessant, dass obwohl es quasi schon einen Freispruch gibt, so es kann nicht sein, dass es kein Freispruch war. Nee, aber genau, die Polizei hat gesagt, sie ermittelt nicht. Genau, ich glaube, das ist das Ding. Gab es gerade tatsächlich lustigerweise jetzt gerade bei Last Week Tonight eine Episode vor einer Woche, glaube ich, zum Thema Prosecutors, also Staatsanwälte. Und wie viel Macht die in den USA haben, weil die tatsächlich entscheiden, ob du angeklagt wirst oder nicht. Hm. Das heißt, die Polizei kann sagen, ey, ich habe gesehen, wie der Typ jemanden mit offener Waffe einfach völlig, er hat einfach 2000 Mal totgeschossen. So. 2000 Mal. Und dann sagt der Anwalt, nö, das war Selbstverteidigung, gehen wir nicht vor Gericht mit. Das heißt, am Ende entscheidet nicht die Polizei, die kann zwar irgendwie eine Anzeige erstatten, aber ob das dann vor Gericht entscheidet, ein Staatsanwalt. Und es kann natürlich sein, dass die Polizei gesagt hat oder dass sozusagen im ersten Moment ein Anwalt gesagt hat, nee, wir erheben keine Anklage. Und nach der Reaktion und nach den ganzen Infos, die rauskamen, dass der Typ ja schon vorher Leute mal gerne bedroht hat und ihnen gedroht hat, sie zu erschießen, weil sie auf irgendwelchen Parkplätzen parken, dass sie dann entschieden haben, jetzt erheben wir Anklage tatsächlich vor Gericht. Aber in Amerika darfst du ja, wenn du für einen Fall freigesprochen wurdest, nicht noch mal für dasselbe angeklagt werden. So, deswegen wundert mich das gerade. Aber ja, das ist ja keine richtige Anklage gewesen. Jedenfalls könnte es sein, dass er jetzt verurteilt wird, auch durch die Lester-Schwestern. Und wir haben noch ein Thema, das wir aber nicht genauer besprechen wollen. Es wurde im Reddit auch vorgeschlagen. Ich fand es super, weil ich habe es dir auch als WhatsApp geschickt. Das Thema sind die Hakenkreuze in Videospielen. Mhm. Lange Zeit quasi verboten. Es ist so ein ganz komisches Ding gewesen, wo es ursprünglich mal ein Verbot gab in den 90ern, dass ich bin mir gar nicht mehr sicher, welches Spiel es war, wo es darum ging, dass tatsächlich die damalige BPJS, glaube ich, noch gesagt hat, so, nee, ist nicht. Also nicht Wolfenstein oder ist das? Das weiß ich gerade nicht mehr hundertprozentig. Und dann daraufhin alle dachten, okay, das ist jetzt quasi der Präzedenzfall. Mhm. Hakenkreuze in Videospielen geht nicht. Und das ist bisher aber einfach nie angefochten worden. Also es gab nie jemanden, der gesagt hat, ich nehme jetzt die Mittel in die Hand. Das war ja immer so ein Ding, dass eigentlich nur ein Publisher hätte mal sagen müssen, okay, ich fechte das jetzt mal aus. Aber da die meisten, man möchte vielleicht auch nicht als der Typ sein, der dafür kämpft, dass Hakenkreuze okay sind. Das ist das größte Problem gewesen. Ich glaube, es ging da weder um die Finanzen noch um den zeitlichen Aufwand, weil ich glaube jetzt zum Beispiel ein Bethesda sehr wohl daran interessiert wäre, ein ungeschnittenes Wolfenstein in New Order in den Laden zu bringen, weil es sich vielleicht noch mal besser verkauft. Ja, und kostet auch einfach Geld und Ressourcen, das dann wieder rauszuschneiden. Eben, das kommt noch mal dazu. So. Und wahrscheinlich ist dann der Antrag bei der Bundesprüfstelle dann einfach schnell kostengünstiger oder so. Und aber wie gesagt, es ist eher die Publicity-Nummer, dass die Leute dann eben nicht wollen, dass das heißt, Ubisoft will Hakenkreuze? Was ist denn da los? Aber tatsächlich ist das da hat sich da was getan. Und zwar, jetzt schlag mich nicht, es gab einen Zusatz, wonach irgendwie nach Ermessen quasi je nach Fall wird entschieden, sind diese Hakenkreuze jetzt haben die einen künstlerischen Beiwert. So. Das hat die USK jetzt gesagt. Was eigentlich im Umkehrschluss, und das ist ja das, was lange schon diskutiert wurde, ist, das Ding ist, klar geht es darum, dass verfassungsfeindliche Symbole sollten nicht, also du darfst jetzt nicht also an irgendeine Wand gehen und ein Hakenkreuz dran malen. Spiele werden immer noch geprüft, und wenn du einfach einen Nazi-Totschieß Judenvergasungssimulator machst, ja, dann kommt das trotzdem nicht durch die Prüfstelle. Und was halt das Spannende ist, Hakenkreuz im historischen Kontext und im künstlerischen Kontext sind ja erlaubt in Deutschland. Du darfst halt nur nicht verfassungsfeindliche Symbole in irgendeiner Form sozusagen außerhalb von diesem Kontext nutzen. Und was halt immer das Argument war, ist, Videospiele sind doch Kunst. Und was jetzt eigentlich sozusagen das bedeutet, ist, dass die USK sozusagen auch anerkannt hat, ja, Videospiele sind Kunst und wir prüfen einfach, ob es in einem künstlerischen Kontext stattfindet oder nicht. Und das ist eigentlich eine gute Sache, aber da muss man nicht groß drüber lästern, das ist eigentlich das nur, ist spitze, ja. Das bedeutet, dass Videospiele als Kunst angesehen werden. Ja. Ja. Und weißt du, was da maßgeblich zu beigetragen hat? Die Lästerschwestern. Nee, das, ausnahmsweise mal nicht. Dieser Bundesfighter. Genau. Funk beziehungsweise Bohemian Browser Ballett haben das war ja ein lustiger Fall und da haben die jetzt wirklich Geschichte mitgeschrieben. Ja, die haben so ein Kampfprügelspiel gemacht, was tatsächlich wirklich witzig war, so im Stile von Street Fighter, und haben da unter anderem Alexander Gauland antreten lassen. Und dessen Ultimate Super Special Move war, sich in ein Hakenkreuz zu verwandeln. Und da haben die natürlich geklagt und dem wurde nicht stattgegeben. Ja. Und dieses Urteil hat dann unter anderem jetzt dazu geführt, dass die USK das Ganze nochmal überdacht hat. Also wenn die ganzen Leute, die sich immer über Funk aufreden, weil Funk sozusagen die Holocaust-Leugnung nicht mag oder sowas, keine Ahnung, was da die Argumente sind, Funk hat in diesem Fall dafür gesorgt, dass Hakenkreuz in Videospielen sein darf. Also, und dass wir zusammen Nerdscope produzieren und jetzt den Podcast, dieser Podcast daraus entstanden ist. So, das war der Update-Teil diese Woche. Ich möchte, wir machen mal Themenlotto, Robin. Wir könnten deep einsteigen und in die Lesbensphäre gehen. Ich weiß, du hättest jetzt gerne Lesbensex. Wir können aber auch einfach ein Sextape anschmeißen. Oder wir machen die Beine breit in der U-Bahn. Oder ganz krass, wir lassen jemand anders, eine andere Lästerschwester, zu Wort kommen. Es ist jetzt die Frage, was taktisch am klügsten ist in dem Podcast. Fangen wir mit dem härtesten Thema an oder mit dem dümmsten? Ne? Ich glaube, letzte Woche wurden wir dafür gelobt, dass wir mal ein sehr breit gefächertes Spektrum hatten und nicht so viel YouTube gemacht haben. Lass uns deswegen direkt mit YouTube einsteigen. Okay. Wir machen, natürlich müssen auch wir über das Sextape reden von Katja Krasowitsch. Müssen wir nicht, eigentlich muss man nichts drüber sagen. Es ist einfach ein richtig, also für alle, die es mitbekommen haben, Katja Krasowitsch hat ihren dritten Song rausgebracht, der heißt Sextape. Und was halt so mega faszinierend ist, ist, dass die anderen beiden Songs, die sie bisher rausgebracht hat, halt richtig scheiße waren. Aber eine Sache, über die du nicht streiten konntest, konnten wir schon, haben gut, wir ja haben drüber gestritten. Was ich tatsächlich spannend fand, ist, dass sie wirklich viel Geld investiert haben, zumindest im zweiten, im ersten, bei Doggy Style war es jetzt noch nicht so, in die Produktion des Musikvideos. Ja, und was du fandest jetzt, aber die Songs auch catchy sogar. Wo ich ja, war so ein bisschen so. Ich würde sie mir nicht anhören, aber sie hatten schon Ohrwurmpotenzial und sie sind ja auch tatsächlich in den Charts auch gut eingestiegen und so. Aber was jetzt die bei diesem Transformers gehen auch in den Kinocharts. Ich weiß. Bitte. Aber was jetzt bei dem, das ist ja gar kein Lob. Ich sage ja nur, es war catchy, sonst wärst du hier in den Trends. was jetzt faszinierend ist, ist, man muss es gesehen haben oder eigentlich auch nicht. Also guckt es euch bitte nicht an. Das Musikvideo von Sextape ist das billig produzierteste Musikvideo in der Geschichte von Musikvideos. Ich habe selten etwas so Schlechtes gesehen. Und das, nachdem die in zwei Videos so viel Geld investiert haben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Um das Video mal ganz kurz zu beschreiben. Katja läuft im Grunde einfach nur, also du siehst am Anfang nicht, wo sie ist, und dann puppt sich das Ganze als Landstraße. Die läuft einfach nur auf einer befahrenen Landstraße lang. Einer nicht abgesperrten, also das ist normalerweise, wenn du ein Musikvideo drehst oder eine Filmproduktion oder sowas, dann ist die Landstraße auch befahren, nur die Autos gehören zur Produktion. Ja. In dem Fall fahren da wirklich einfach normale deutsche Bürger eine Straße runter, auf der Katja Krasowitsch und ein Auto komplett die Straße blockieren. Ja. So, und dann hat sie, am Anfang sieht sie aus wirklich wie so eine Lehrerin, die gerade in den Winterurlaub fährt, also mit Brille und dick vermummt, und dann entkleidet sie sich ganz langsam, und wenn ich ganz langsam sage, dann meine ich 8 Sekunden, und dann steht sie da in dem kürzesten Stringtanga, den ich je gesehen habe. Also sie trägt nichts. Und sie hat nichts an. Quasi. Ich muss ganz offen sagen, also eine optische Bereicherung war das jetzt eher nicht so. Also ohne jetzt irgendwie Bodyshaming betreiben zu wollen. Ja, also, genau. Also ich glaube, was halt das Spannende an diesem Musikvideo ist, ist, wie schlecht qualitativ das produziert ist. Und das, was halt, also Schauspielstars, Musikvideostars, die ganzen Stars dieser Welt, die sehen alle nicht so aus, wie sie in Musikvideos aussehen, ist ja klar. Die sehen halt so aus. Da 3000 Kilo Make-up drauf ist und halt jemand sich richtig Mühe gegeben hat bei der Produktionsqualität und der Beleuchtung vor allem auch. Ja. Und das hast du ja alles nicht. Hier hat einfach jemand eine Kamera auf einer Landstraße rausgehalten. Und das lässt Katja wirklich schweineunvorteilhaft aussehen, muss ich tatsächlich sagen. Und dann was ich noch viel lustiger finde, ist, dass halt dieses Auto die ganze Zeit mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt, um halt die Kamera nach hinten stabil zu halten. Sie muss dann zwischendurch immer wieder tanzen und hat aber High Heels an und verliert dann so ein bisschen natürlich die Distanz zum Auto, weil sie halt so ein paar Bewegungen macht und muss dann hinterher rennen, weil das Auto weiterfährt. Und die Leute, die das Ganze überholen, am Anfang ist noch einer dabei auf dem Roller, der so vorbeifährt, aber irgendwann gibt es ein Auto, das gar nicht mehr überholt, sondern einfach nur in Schrittgeschwindigkeit hinterherfährt. Ja, die denken hier so, hey, willkommen beim Bangbus, ich bin bestimmt gleich in einem Porno drin. Ja, ich hab aber einen sehr validen Kommentar von Danny the Greek gelesen, der meinte, was ist, wenn da eine Familie mit 6 Kindern gerade in den wohlverdienten, ebenfalls Winterurlaub. Da muss man nicht so brüde sein, die 6-Jährige darf ruhig auch mal einen Stringtanger sehen. Kann schon mal sehen, welchen Kanal sie dann demnächst abonnieren. Die hat wahrscheinlich schon abonniert. Ja. Und, das ist die Zielgruppe heute. Und ihren neuen WhatsApp-Newsletter abonniert, denn das ist gerade der Hauptcontent, den Katja Wir haben ja dann, wir haben ja mal die Mühe gemacht, wegen diesem Video mal und aus einem anderen Grund, dazu kommen wir gleich, sie ist nämlich jetzt auch in einer großen Fernsehsendung dabei, ihren Kanal mal anzugucken. Und es ist wirklich so, dass halt 90% ihres Contents ist Werbung. Und zwar Werbung für Sachen, die halt nicht ganz koscher sind. Ne? Also da sind halt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel halt für ihre Fandorado oder was weiß ich da, Pornoseiten, wo du halt irgendwie Softcore-Pornos von ihr kaufen kannst. Da ist der ganze Content wirklich nur ein einziger Werbeclip für den Porno. Da hat sie neulich diese Werbung für die Fahrschule gemacht, haben wir schon drüber gesprochen. Und ansonsten sind das wirklich nur Werbung für, geh hier auf diese Seite, gib deine Handynummer an und dann kriegst du meine private WhatsApp-Nummer. Und dann schickt die ihre private WhatsApp-Nummer an 42.000 Leute. Ich glaube nicht. Es gibt nämlich Dienstleister. Ja, aber die Adresse wissen ja auch schon alle, von daher. Es gibt nämlich Dienstleister, wenn man das angeguckt, das ist tatsächlich ein Dienstleister, der auf der Website, das ist so lustig. Als Kommunikationsspezialist. Genau, wir bringen Kundenservice zu ihren Kunden, Kontakt zwischen Kundenunternehmen. Also das ist quasi ein Dienstleister, der eine WhatsApp-Nummer vorgaukelt, an die du dann als Fan sozusagen schreibst. Und es gibt tatsächlich ein Limit bei WhatsApp. Also ich glaube, du kannst maximal irgendwie so ein paar tausend oder vielleicht sogar nur 250 oder sowas Accounts in der Gruppe und in so einem Ding drin haben oder so. Aber auf jeden Fall nutzen die halt dann mehrere Nummern, die sie unter einer vorgaukeln, die sie dann rausgeben. Und dann ist da ein Bot dahinter oder Katja gibt in irgendeine Oberfläche halt, schickt die ein Foto rein, dann wird das an alle 250.000 Leute, die sich da angemeldet haben, rausgeschickt und denken dann, oh Gott, der hat mir persönlich gerade ein Bild geschickt. Oh, krass. Ja, aber das machen Pornostars, machen das generell. Also das muss man sagen, Lexi Rox hat zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe. Ich finde das auch nicht schlimm, das zu haben. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das tatsächlich mache, wo du sexy Bilder an. Ja, ruft jetzt an, 090 Robbenblase im sexy String sehen, im Nein, Löwen. Es gibt tatsächlich so ein paar Services, die das anbieten. Die Lochis nutzen das zum Beispiel auch unter anderem. Was jetzt kein Qualitätsmerkmal dafür ist, dass ich das auch machen sollte. Aber was halt WhatsApp als Plattform bietet, was alle anderen Social Media Plattformen nicht bieten, ist, dass wenn quasi die Zuschauer ihre Nummer hinterlegen und die Erlaubnis geben, so hey, wenn ein neues Video rauskommt, dann kannst du mir dieses Video auch auf WhatsApp schicken, dass du komplett umgehst, dass die Abo-Box nicht funktioniert oder umgehst auch einfach, dass die Leute vielleicht 2-3 Tage in YouTube nicht mehr reingucken oder auf Twitter gerade nicht sind oder auf Instagram im Feed. Und das sind ja alles Feeds, die inzwischen nicht mehr chronologisch angezeigt werden meistens. Also bei YouTube ist es noch so, aber da gibt es ja auch angeblich Gerüchte, dass sie das ändern wollen. Das heißt, für den Fall, dass irgendwann es einfach gar keine Möglichkeit gibt, dass jemand chronologisch in seinem Feed durchscrollen kann und gucken kann, ist da ein neuer Podcast, ist da ein neues Video, ist eigentlich WhatsApp die einzige Option, wie du 100% deiner Abonnenten erreichst, ihnen zu schicken, so hey, hier ist ein neues Video. Und dann kannst du dir immer noch entscheiden, ob du es anguckst oder nicht. Ja. Aber du kriegst zumindest eine Notification, die du 100% kriegst, ohne dass du jetzt irgendwie dreimal eine Glocke anklicken musst oder was weiß ich. Und hast gleichzeitig die Möglichkeit, dass du halt trotzdem mit den Leuten interagieren kannst, weil in den meisten Oberflächen kann die Leute Nachrichten schicken und du kannst dann trotzdem gucken, ob du bei dem einen oder anderen, wenn du Zeit hast, mal antwortest. Wenn die das Handy anmacht, das wird natürlich irgendein Fake-Handy sein oder eine App. Nein, das ist alles digital. Das sind Nummern, die quasi gespooft werden, beziehungsweise die sind halt wahrscheinlich wirklich hinterlegt bei irgendeinem Telefonanbieter. Aber sozusagen, das ist eine digitale Oberfläche, wo ein Bot Sachen rausschickt. Und dann wird halt alle 2500 Nutzeranmeldungen wird halt eine neue Nummer angelegt. Okay, weil ich mir nämlich dachte, so, dann, die wird doch mit Dickpics so zugehauen, dass sie das Handy gar nicht mehr anmachen kann. Das, so, das ist wie Gronkh, der keine E-Mail-Programme mehr öffnen kann. Das ist so kann. Geil, wenn dieser Bot wird gerade trainiert als künstliche Intelligenz. Genauso wie dieser Microsoft-Bot, der zum Nazi geworden ist. Der wird einfach zu so einem harten Dick-Fetischisten. Ja. Überall rein damit. Bei mir war ja tatsächlich eher wieder das Ding, das Musikvideo war, ne, ich hab's nicht anders erwartet. Der Song war nicht der Rede wert, so auch das habe ich nicht anders erwartet. Und was ich eigentlich auch nicht anders erwartet habe, war, was passierte, als ich Sextape React gegoogelt habe und dann halt wirklich 2 Stunden danach die ersten 5 Seiten du durchklicken konntest und jeder, der sowas macht oder auch normalerweise nicht macht, hat einen React dazu gemacht. Und ich habe mir zum Beispiel das von Marcel Skorpion angeguckt, der dann da sitzt und sagt so, hey Leute, ihr wisst ja, ich bin richtig sticke mit der Katja und die hat mir wieder mal das Video vorher geschickt, aber dieses Mal nur ganz knapp vorher. Deswegen werde ich jetzt nicht schaffen, das noch zu schneiden und ihr kriegt das jetzt als One-Take. Dann kriegen die Leute 13 Minuten One-Take, wie er sich unter anderem darüber aufregt, dass der Krankenwagen vorbeifährt, der, oh Mann, muss der jetzt so laut sein und so, ne? Und so ein React-Video, also noch billigere Kackscheiße, kannst du doch eigentlich nicht haben, außer in einem Let's Play, wo du halt wirklich nur das Spiel siehst und deine Cam nicht mal zu sehen ist. Also, weil dann ist es doch wirklich noch, aber da, ich meine, klar, bei Let's Play ist wenigstens noch das Ding, dass du auswählen musst, welche Spielsequenz ist jetzt in irgendeiner Form relevant. Und du musst das Spiel auch noch spielen. Hier du ist musst doch aktiv sein. Hier ist es wirklich nur so, dass er alles das rausschneidet, wo er nichts sagt, wo er Bullshit redet, was bei Marcel Skorpion leider zu 90% der Fall ist. Und dann ein paar Schnitte setzen, aber selbst das wird nicht mehr gemacht. Aber ich finde, es nimmt ab. Also ich glaube, ich habe das, also wenn man mal so diesen Hype und die Reaktionen vergleicht, eher wird mehr. Beiden, Robin, es wird mehr, du? Ja. Nachdem jetzt die letzten Male sie ja das, beim ersten Mal hat sie es ja mit selbst befeuert, indem sie Aaron Troschke und Co. das Feuer geschickt hat, der hat diesmal irgendwie Rentner darauf reagieren lassen, auf Liebestape, der war clever genug, oder was heißt clever? Liebestape im Titel zu nennen. Gierig genug, der nennt es Liebestape, damit es nicht auf FSK 18 gefleckt wird, das Video. Also, hey, der ist ein ganz schön smarter, der Aaron. Nee, er ist gierig. Smarte Gier, kann man sagen. Street smart. So, und ansonsten habe ich wirklich das Gefühl, dass sich da die Leute eher haben von inspirieren lassen, von ihm, von Dings und gesehen haben, was das für einen Erfolg gibt. Ja, ja. Krass. Ja, aber ich glaube, eine Sache, auf die man jetzt, das ist ja eigentlich, also über diese Musikvideos haben wir jetzt schon öfters geredet, aber um eine Sache, die jetzt wirklich der Höhepunkt der Scheißigkeit. Ich glaube, ich müsste mal, also ich glaube, das ist ein Formatname, den brauche ich einfach. Das ist ein neues Format für meinen Kanal. Der Höhepunkt der Scheißigkeit. Der Höhepunkt der Scheißigkeit. Ich finde es einfach so ein gutes, so catchy. Ja. Ist, dass Katja Krasavice jetzt Mitglied ist, kommt jetzt ins, also wir nehmen heute auf und in 2 Tagen ist die erste Folge, deswegen können wir dazu noch nichts sagen, aber Big Brother, ja, da zieht sie ein, ist damit, wenn man Aaron mit dazu zählt, die dritte YouTuberin. Man kann Aaron, der Aaron war vorher YouTuber, ja. Ja, also die dritte YouTuberin, die bei Big Brother einzieht, vor ein paar Jahren hat man noch drüber gelästert, wer wird der erste YouTuber sein, jetzt haben wir schon 3, die schon da waren, Simon Desio war ja auch da. War Simon Desio bei Big Brother? Der war da und der hat sich doch sogar verknallt. Also ich weiß es auch nur so, ich habe es nicht mitbekommen damals. Damals war der Typ für mich noch weniger relevant, als das heute ist. Ich weiß jetzt nur nicht dieses Mal, wer ist noch dabei. Deswegen google ich jetzt mal gerade. Ach ja, also wir haben mit dabei Alfonso Williams, Robin. Kenne ich nicht. Nicole Belstler-Böttcher. Nie gehört. Und Katja Krasavice. Und jetzt sind noch 6 weitere bestätigt worden. Sophia Wollersheim, die kenne ich tatsächlich. Mit der habe ich nämlich mal hier in Berlin mit ihrem Mann Bert Wollersheim, mit Aaron Troschke, als ich mit dem noch gesprochen habe, waren wir auf so einer Promi-Veranstaltung, die auch sehr schlimm war. Was macht die? Die ist Frau. Ihr Mann? Der ist reich. Ach so, okay. Sie ist Frau und er ist reich. Ach nee, sie ist die Ex. Sie ist mittlerweile nur noch die Ex. Weil sie jetzt und nicht mehr deswegen, reich ist. Deswegen muss sie jetzt ins BA, alles klar. So ergeben sich die Dinge. Dann ist noch Cedrin Schulze. Catherine Schulze. Die Blondine ist Curvy Supermodel und Love Island Erfahrung. Oh, das ist aber krasse Konkurrenz für Katja Krasavice, wenn es da nicht mal einen krassen Fight gibt. Ja, aber sie ist doch gar nicht Curvy. Oder was verstehe ich da jetzt? Missverstehe ich da? Egal. Karl-Heinz von Sein Wittgenstein. Was auch immer. Der ist Typ. Dann ist noch Johannes Haller dabei, den habe ich auch noch nie gehört. Ach so, der buhlte schon mal um die Gunst der Bachelorette, lese ich gerade. Ah. Mike Shiva klingt so wie jemand, der wie das Katzenfutter. Der einem so Sachen verkauft bei Tele, also, bei diesen Homeshopping-Kanälen, wo er dann so eine Kristallkugel guckt. Der ist der Schweizer Hellseher Mike Shiva. Das ist ein Hellseher, ja. Boah, das finde ich aber auch sehr spannend. Deswegen macht der mit, der weiß 100 pro, dass er gewinnt. Ja, wahrscheinlich. Der weiß jetzt, der geht da rein und denkt so, oh, ich mochte, die macht die Nummer hier. Pascal Bärenbruch ist noch dabei. Ja, denke ich mir nämlich auch. Der hat im Zehnkampf irgendwas gekonnt. Triumph bei der Europameisterschaft 2012. Ja, na siehste. Und dann der nächste Meilenstein in seiner Karriere ist jetzt mit Katja Krasavice sich beim Duschen filmen zu dürfen. Das ist halt das, worauf ich sehr gespannt bin. Weil Big Brother ja tatsächlich, ich habe das noch nie geguckt, also außer mal irgendwelche Clips dann hinterher. Ich bin noch nie ins Fernsehen in eine Folge Big Brother. Ich habe halt damals, als ich mit Aaron noch ein bisschen dicker war, habe ich da einige Folgen wirklich versucht zu gucken. Und es ist für mich, das ist wirklich Deppenfernsehen vom Allerübelsten. Also ich vermeide ja, ich bin selbst so jemand, der bei Ich bin ein Star, holt mich heraus. Mhm. Und Freunde von mir, die ich als durchschnittlich bis hochintelligent einschätzen würde, sich in Rudeln vor dem Fernseher versammeln, die Chips reinschmeißen, ja, ja, und dann sagen, das ist Qualitäts-Content, den gucken wir jetzt zusammen. Und ich dann denke, seid ihr alle total behämmert. Am Anfang des Jahres war ich ja bei Florida TV und da hat die Firma tatsächlich ein Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Rudelgucken veranstaltet, eine Party, wo dann diese ganzen super Kreativen, die normalerweise Joko und Klaas alle Gags auf den Leib schreiben, die saßen da und haben sich beeimert, weil die Leute Skorpione gegessen und wieder ausgekotzt haben. Und ich denke mir immer, was ist los? Man muss genau auch am Puls der Zeit sein. Deswegen gibt es doch diesen Schrott nur. Und ich habe ja schon, wir hatten beide schon gesagt, eigentlich müssten wir uns das jetzt jede Woche angucken. Oder jeden Tag läuft das ja. Vielleicht sollten wir einfach ein React-Video drehen. Ich kann das nicht gucken. Was ich halt so geil finde, ist einmal vorher Newstime. Der hat jetzt einfach Content für die nächsten 6 Wochen. Ja. Oder wie lange das läuft, keine Ahnung, bis Katja rausfliegt. Über Katja berichtet der nicht so viel. Es muss dann schon ein richtig großer Name sein. Also wenn Gronkh eingezogen wäre, dann würden wir wahrscheinlich einen stündlichen Livestream oder irgendwie sowas bekommen. Nee, worauf ich so gespannt bin, also A ist Big Brother natürlich eine krasse Sache, um halt wirklich C oder wahrscheinlich eher F-Promi zu werden oder so. Also ich glaube, dass das Katja wahrscheinlich viele weitere Fernsehchancen ermöglichen wird in irgendwelchen Trash-Sendungen. Ja, eher sowas so, was ich glaube, was sie Sie hatte ja jetzt eine Zeit lang so dieses Ding, was dann auch Michaela Schäfer und so gemacht haben. Genau. In irgendwelchen Clubs auftreten als DJ oder als mit ihren 2, 3 Hits, die sie da hatte, durchtingeln. Was Aaron mir damals erzählt hatte, ist, dass sie sich am Anfang über Wasser gehalten hat mit Gast sein. Es gibt tatsächlich auch im Berliner Szenemilieu, in dem ich mich auch, weil ich Freunde in diesem Milieu habe, immer mal wieder rumtreibe und dann immer dieselben Gesichter sehe. Immer dieselben. Und die bekommen nur damit sie auf diese Party, dass sie erscheinen, um quasi so ein bisschen D-Star-Bonus mitzubringen, bis zu 8.000 Euro. Ja. David, machen das falsch. Wir sollten mehr auf Partys gehen wir und sollten dafür bezahlen lassen. Wisst ihr, ich knüppel mich auf den Partys immer in eine Ecke mit Gin Tonic in die Hölle und ich gar nicht hin. Bezahle dafür dann noch. Stattdessen könnte ich einfach mir das Geld geben und du gehst nicht mehr hin. Verdammt. Wir machen das wirklich falsch so. Aber jedenfalls, du hast dann, glaube ich, einen kleinen Boost, aber die meisten schaffen es da doch nicht groß. Also Aaron hatte jetzt tatsächlich Glück, der hatte gewonnen und hat diesen Boost genutzt, um auf YouTube versuchen, das weiter auszuschlachten. Aber der Content, den er direkt nach Promi Big Brother gemacht hat, hat trotzdem noch nicht für diesen Boost gesorgt. Das kam wirklich erst mit Katja, mit Lexi Rocks, mit Michaela Schäfer, mit der Venus, aber als er auf Proll-Content umgestiegen aber ist. Aber ich glaube schon, dass es ihm, also in diesen Kreisen, also zum Beispiel mit Michaela Schäfer drehen zu können, auf jeden Fall die Türen geöffnet hat, dass er vorher bei Big Promi Big Brother war. Ja, aber das also, hat ja Katja im Grunde schon. Wahrscheinlich auch. Da also fehlt ich bin mal sehr, Social Media Star ist heutzutage auch einfach noch mehr Mainstream. Aber ich bin mal sehr gespannt, was das für sie bedeutet. Und ich bin vor allem sehr gespannt auf dieses Ding, weil es gibt ja bei, also das weiß ich auf jeden Fall, bei Promi Big Brother auch immer dieses, wer schläft mit wem. Und da laufen ja die ganze Zeit die Kameras, deswegen hast du auch immer so Behind-the-Scenes-Dinger, da gibt es immer irgendjemanden, der nackt da duscht und dann hast du da das Material direkt am nächsten Morgen in der Bild-Zeitung. Aber hier. Ganz ehrlich, ich denke mir das ja immer so bei den Kids auch, wer will mit ihr denn schlafen? So, also nicht nur, dass sie... Also 1 Million 14-Jährige, die sie abonniert ja, haben. Ja, aber in dieser Sendung sind keine 14-Jährige, sondern da sind ja dann ach so, schon... Die sind auch alle nur geil da drauf. Weißt du, was das wieder für bunte Überschriften kriegt, wenn du sagst, was... Wie heißt der hier? Aber das ist doch keine Überschrift, die du haben Ex-Frau willst. Ex-Frau von Bert Wollerstein ist jetzt lesbisch mit Katja Krasavitsch. Aber ist sie auch lesbisch genug? Das ist eine Frage, ja, die wir jetzt gleich beim nächsten Thema klären könnten. Wir kommen jetzt nämlich mal weg von Katja Krasavitsch. Als abschließendes Wort vielleicht nur noch mal, ihr könnt es ja gucken. Und wir haben ein Reddit-Forum, ein Subreddit, reddit.com/r/lästerschwestern. Genau, lästerschwestern. Da könnt ihr gerne uns... da könnt ihr ein tägliches Update gerne reinhauen, so ein Too Long Didn't Read, was ist heute passiert und vielleicht lesen wir das einfach nächste Woche mal vor. Vielleicht opfert sich ja jemand aus unserer Reddit-Community. Auch im Reddit groß diskutiert worden, das nächste Thema, und zwar Ruby Rose ist Batwoman. Ist gecastet worden als Batwoman bei CW. Wer ist Ruby Rose? Ruby Rose ist, ich glaube, die ist DJ'n aus Australien, unter anderem auch Model und ich glaube so Mainstream bekannt geworden durch ihre Rolle bei Orange is the New Black. Und ist lesbisch und Batwoman, wer das vielleicht weiß, ist seit 2006, also der Charakter, auch lesbisch. Jüdisch sind Dinge, die damals... Auch erst seit 2006? Erst seit 2006, jüdisch ist da konvertiert. Ist eine Sache, die DC gemacht hat, weil sie gesagt haben, wir müssen unsere Superhelden mal ein bisschen mehr diversifizieren und einfach kulturell und so weiter einfach ein bisschen mehr aus der Bunte der Menschheit sozusagen in unsere Comics mit einfließen lassen, was ja eine ganz tolle Sache ist. Und deswegen unter anderem haben sie jetzt Ruby Rose gecastet, weil sie halt tatsächlich selber auch lesbisch ist und das zum Charakter passt. Und ich finde auch, ich halte sie nicht für eine gute Schauspielerin. Nee, die ist richtig schlecht. Aber ich finde sozusagen du musst dir The Mac angucken. Aber hast du schon mal die CW-Serien gesehen, wie Arrow und so weiter? Nee. Ne? Die sind halt auch einfach... Ich gucke sowas nicht. Das ist halt auch einfach nicht gut in vielen Fällen. Ne? Ja. Also so Flash war noch mal gut für eine Zeit und Arrow war in den ersten paar Staffeln auch noch okay. Aber das ist so Teenie-Fernsehen. Also CW ist auch wirklich Teenie-Sender. Und die haben auch immer nur, das ist bei den... Ich sehe schon wieder die Köpfe rauchen. Das ist bei den CW-Serien so, die casten generell nur Leute, die extrem gut aussehen sind. Also es ist wirklich, diese ganzen Superhelden sind halt auch, die sehen halt alle aus, als wären sie gerade aus dem Modelkatalog rausgefallen. Ne? Ja, aber deswegen bist du ja Superheld. Du bist ja auch nur wirklich ein brauchbarer Mensch, wenn du großartig aussiehst. So, das wissen wir doch alle. Ja. Das Ding ist auf jeden Fall jetzt folgende Sache. Im Grunde zählt es schön rein in das Thema, was wir die letzten Wochen immer wieder hatten. Ne? Also Twitter oder irgendwelche Trolle werfen sich zusammen, denn um jemandem das Leben. Was ist denn passiert? Sie haben eine lesbische Schauspielerin für eine lesbische Rolle gecastet und jetzt kam der Backlash und ich kann es überhaupt nicht glauben, dass das überhaupt, also das ist so skurril. Du hast extra nochmal geguckt, weil du sagtest, du kannst es nicht fassen, es kann diese Tweets nicht geben, aber es gab sie. Ich hab's nicht geglaubt, ich bin auf Twitter gegangen, hab den Hashtag gesucht und es gibt wirklich Leute und ich hab mal geguckt, ob die Accounts echt sind. Also hab geguckt, ob die haben die wirklich schon vor einem Jahr was getweetet. Ja, sie. Weil das Argument, warum jetzt Ruby Rose gehatet wurde, so sehr, dass sie Twitter gelöscht hat, ist, sie ist nicht lesbisch genug. Ja, also sie hat sich mit, das muss man dazu sagen, die Geschichte von Ruby Rose sieht so aus, sie hat sich mit 12 wohl schon geoutet und wurde dann in ihrer Schule damals so sehr gemobbt. Dafür, dass sie lesbisch war? Genau, dass sie in dem Alter schon einen Selbstmordversuch begangen hat. Und stell dir mal vor. Der tägliche Struggle von jemandem, nicht immer, nicht von allen so, aber ne, ist jemand, der in so einer Position ist, gerade im sehr konservativen Amerika, obwohl sie ist ja Australierin, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber da hast du echt zu leiden. So. Ja, aber stell dir mal vor, dein ganzes Leben lang bist du Außenseiter, bist teilweise, je nachdem wie alt du bist, vielleicht sogar noch in der Zeit aufgewachsen, wo Homosexualität noch kriminalisiert war. Oder wo es auch gar keine Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe gab und so weiter. Ich meine, wir nehmen das langsam, ja heute alles schon fast langsam wandelt sich das. Und auch in den Medien gibt es mittlerweile dieses Ding, wo in immer mehr Filmen versucht wird, das umzusetzen. Und du siehst dann aber, wie jemand wie sie, straighte Leute werden in schwule Rollen oder lesbische Rollen gecastet. Und du denkst dir so, ja, okay, könnte auch eine lesbische oder schwule Darsteller sein, aber immerhin wird das gemacht. Ne? Ja. Das ist ja so eine immerhin Sache. Immerhin gibt es die Rollen. Immerhin gibt es mittlerweile, so wie in Moonlight, das ja zum Beispiel auch war, oder jetzt ganz aktuell in gleich zwei Filmen mit Love, Simon oder Call Me By Your Name, wo das Thema Homosexualität auf sehr gute Weise besprochen wird. Das kommt immer mehr ins Mainstream-Kino auch. Und denkst dir, Mann, das wäre doch schön, wenn auch ich als Lesbe mal so eine Rolle spielen könnte. Und dann bist du aber nicht lesbisch genug. Genau, vor allem, du kriegst dann so eine Rolle wie Batwoman, die ja wirklich auch als einfach ein Badass-Charakter so. Ja. Und du sollen weniger Anglizismen hören. Was ist denn ein schönes deutsches Wort für Badass? Schlechtarsch. Sehr gut. Also die ist knallhart. Die ist einfach knallhart, ist eine coole Frau, Batwoman, und die ist auch in den Comics seit 2006 lesbisch und deswegen vielleicht sogar eine Ikone für dich. Du kriegst diese Rolle und dann gehst du auf Twitter, freust dich drüber und dann sagen die Leute, ja, du bist aber nicht lesbisch genug. Ja, und es gab aber wirklich, du hattest ja selber geguckt, es waren da welche dabei, die nicht nur, ne, weil ich hab dann gesagt, das sind doch bestimmt wieder irgendwelche Typen, die gar nichts mit der Thematik zu tun haben, die weder lesbisch sind, die noch was von der Thema, also die kein Batwoman-Fan sind, sondern einfach mal wieder das Maul aufreißen wollen, weil was du immer hast, jetzt die letzten Wochen gehabt hast, war, dass egal welches Thema es war, die eine einzige Sache, die sie alle verbunden hat, war, dass die Leute sich Hauptsache sie konnten sich aufregen. Über jede Scheiße konnten sie sich aufregen. Ja. Und du hattest aber geguckt und da hatten tatsächlich auch Schwule oder Lesben. Beziehungsweise haben die das zu dem Zeitpunkt in ihrem Account so angegeben. Ja. Ich weiß, ob das irgendwann mal geändert wurde. Aber ich hab mal nachgeguckt unter dem Twitter-Hashtag, was man dazu sagen muss, dass es A ist das Twitter und B ist das, du siehst ja die Top-Tweets, ne? Das sind halt die Tweets, die ja ein bisschen geliked wurden, ein bisschen retweetet wurden und so weiter. Und ich würde mal schätzen, dass die Menge an Leuten, die da was getweetet haben, weniger als 1.000 Leute sind. Wahrscheinlich sogar weniger als mehrere hundert oder vielleicht sogar weniger als 100. Ja. Und nur die prominent waren, habe ich tatsächlich mal reingeguckt und da waren einige dabei, die tatsächlich in ihren Tweets in der Vergangenheit super viel zu diesem CW-DC-Universum getweetet haben. Viele, die tatsächlich auch Regenbogenflaggen im Profil hatten oder lesbisch oder schwul, also meistens lesbisch im Profil als Beschreibung angegeben hatten und so weiter. Also das scheint tatsächlich aus den eigenen Reihen sozusagen gekommen zu sein. Und ich habe mir dann mal angeguckt, was denn so die Argumente sind. Und es ist ein bunter Mix. Der eine ist tatsächlich, und das verstehe ich nicht, sie ist nicht lesbisch genug. Also ich wusste gar nicht, dass das da, also entweder du stehst auf Frauen oder stehst nicht auf Frauen. Gibt es da eine Skala? Also weil ich meine, bist du ein bisschen lesbisch oder bist du ein bisschen viel lesbisch oder bist du so richtig lesbisch? Ja. Also wir haben ja gestern drüber nachgedacht, mir liegt das Thema auch immer noch sehr im Herzen, ob wir da vielleicht nicht doch noch ein Video zu machen, weil ich so wichtig finde, da mal drüber zu reden, wie dumm das alles ist. Aber nicht nur das, sondern auch all diese anderen Themen, die wir in letzter Zeit hatten, wo Leute irgendwie von Social Media runtergemobbt werden. Ja. Aber es gab noch andere Sachen, und zwar ist Batwoman ja auch jüdisch. Jetzt kam das Argument, sie ist keine Jüdin. Und deswegen ist es nur lesbische Juden dürfen sich auf diese Rolle bewerben. Das ist so, dass ich habe dann versucht, mein Filmverständnis mal zu bemühen und habe mir dann so gedacht, so Moment mal, das ändert ja alles. So, denn wie ich herausfinden musste, ist der Darsteller von Robocop, der ist gar nicht ein Roboter und auch kein Polizist. Krass. Und das, was mich am meisten schockiert hat, war, dass der Black Panther, der ist gar kein Panther. Und das finde ich richtig eine Frechheit. Weil es gibt einfach viel zu wenig Rollen für Panther in Hollywood. Es gibt viel zu wenig Rollen für Panther. Und du könntest diesen schlechten Witz, den wir gerade gemacht haben, x-fach durchziehen. Also Rambo ist nicht im Wald aufgewachsen und Leonardo DiCaprio musste auch nicht in einem Pferd übernachten. Und das ist so quatschig. So, ne? Also ich finde Es ist ja schon ein Method Actor, so ein Christian Bale, der dann erstmal 60 Kilo zunimmt und wieder abnimmt und wieder zunimmt. Ich finde das vollgerechtfertigt, wenn man sagt, so, es geht zum Beispiel jetzt um diese Transgender-Debatte, die jetzt gerade aufgemacht wurde. Warum dürfen Transgender-Actor, warum ist da das Feld noch nicht aufgemacht worden? Wir hatten es noch nicht angesprochen, aber Scarlett Johansson wurde jetzt dafür kritisiert. Genau. Es gab auch Whitewashing. Dass eben ganz oft vorgekommen bei Ghost in the Shell, auch wieder Scarlett Johansson, bei The Ancient One, bei Doctor Strange. Emma Stone, bei Aloha, also wo weiße, bekannte Hollywood-Darstellerinnen meistens gecastet wurden für eine Rolle, die eigentlich im Drehbuch oder im Originalmaterial ganz klar asiatisch ist. Einfach, weil man gesagt hat, okay, wir müssen halt diesen Film irgendwie finanzieren und wir finden keine asiatische Darstellerin, die auf die Rolle passt, die dasselbe Star-Potenzial mitbringt wie eine Scarlett Johansson oder eine Emma Stone. Wo so ein Star-Potenzial ist, und das muss man mal immer dazu sagen, leider in der Realität von Hollywood wichtig. Denn so ein Film wie Ghost in a Shell, das ist wahnsinnige Nische. Das ist Science Fiction, ist ein Nischengenre. Dieser Film basiert auf einem Anime, den kennt heutzutage, weil er vor allen Dingen aus den 90ern kommt, fast niemand mehr. Das ist ein Kultklassiker, aber die Jugend von heute wird sich daran nicht mehr erinnern. So ein Film wird nur finanziert, weil Scarlett Johansson einen gewissen Draw, einen Zug, wir dürfen ja nicht anglizieren. Genau. Leute gehen ins Kino, weil die sie auf dem Plakat sehen. Der Film hat 150 Millionen Dollar gekostet, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist leider gefloppt. Problem ist halt nun mal, und das ist halt wieder diese Henne-Ei-Frage, es gibt auf jeden Fall eine Menge berühmte asiatische Schauspieler, zum Beispiel aus dem chinesischen Raum. Ja, ja. Wurde jetzt versucht, bei welchem Film haben die das gemacht? The Mac, jetzt gerade ganz frisch. Also es gibt ja immer wieder so Filme. Ich glaube, Pacific Rim haben sie das auch gemacht, dass sie jemanden gecastet haben, die in China ein riesiger Star ist. Also in so einem Film, wo sie halt jemanden nehmen, die in China mega bekannt ist, aber im westlichen Raum nicht. Dazu kann ich euch das Video, wie China den Weltmarkt verändert. Zum Beispiel, da habe ich das gesehen. Ja, genau. Bei David Hein habe ich das gesehen. Und das ist diese Henne-Ei-Frage, sozusagen, warum gibt es denn keine berühmten chinesischen Darsteller im westlichen Hollywood? Weil die nie große Rollen kriegen. Warum kriegen die keine großen Rollen? Weil die Weißen immer genommen werden müssen. Ja. Ist ein Problem. Und wir haben das tatsächlich in dem Reddit auch viel diskutiert. Ja. War eine sehr schöne Diskussion. So ein paar Punkte, die mir da aufgefallen sind. Der eine Punkt war, dass Leute gesagt haben: so, ey, warte mal, warum. Also das ist ja Diskriminierung gegen Weiße oder gegen Heterosexuelle, wenn die plötzlich diese Rollen nicht mehr spielen dürfen. Und dann darf ja auch ein Barney Stinson, Neil Patrick Harris, der homosexuell ist, darf jemand einen Charakter wie Barney Stinson in How I Met Your Mother nicht mehr spielen, weil das dürfen ja nur Heteros spielen. Und ich glaube, da muss man noch mal ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass irgendjemand sagt, Rollen dürfen nur von der jeweiligen passenden Person gespielt werden. Natürlich sagen das jetzt einige gerade in dieser Diskussion, irgendwelche Vollidioten, aber in der grundlegenden Diskussion, die dadurch so ein bisschen in den Dreck gezogen wird und die wirklich wichtig ist, da geht es darum, es gibt einfach Minderheiten überall auf der Welt, die keine Chancen bekommen, die historisch lange Zeit keine Chancen bekommen haben und nicht nur keine Chancen bekommen haben, sondern die historisch und teilweise sogar noch in manchen Ländern der Welt und auch in westlichen Ländern dieser Welt gefoltert, verfolgt, gemobbt, diskriminiert werden dafür, dass sie anders sind oder ethnisch anders sind oder eine andere Religion angehören oder eine sexuelle Orientierung haben. Und das ist ein Riesenproblem und es ist tatsächlich so, dass es halt auch einfach in Hollywood wenig Rollen gibt, zum Beispiel ein riesiges Problem, ich hatte das selber in der Schauspielschule gemerkt, da waren einige Leute bei mir an der Schauspielschule, die aus dem östlichen Raum kamen, aber jetzt noch nicht Asien, sondern halt Mittlerer Osten, ne? Und die wurden, wenn sie zu Castings eingeladen wurden, nie eingeladen als WG-Mitbewohner 3 oder der Polizist oder der Donutverkäufer, sondern immer als Selbstmordattentäter. Wirklich alle Rollen. Du wirst nie eingeladen als Anwalt der Gegenseite oder sowas, sondern immer das nur halt, als Terrorist. Das ist das typische Typecasting. Gab weitere Argumente, wo du auch viel diskutiert hast im Reddit, weil ganz viele auch ein Thema aufgemacht haben. Und das kommt gleich bei unserem nächsten Thema auch nochmal auf, wo Leute sagten, guck mal, die linken Extremen sind ja genauso schlimm wie die rechten Extremen, weil sie sich darüber aufregen, was da gerade passiert, beziehungsweise sie so ins Feld ziehen. Und man muss dazu sagen, also dass jetzt wieder sowas kommt, dass eine Ruby Rose sich löscht, das ist jetzt nicht, die sind nicht ganz so beleidigend geworden, die sind nicht ganz so. Ne, ja, schon. Ich finde, also ich es ist, finde, es ist kein Swatting passiert oder ne, ja, Mary Tran ist ja sogar sind ja Morddrohungen. Ja, ja. Ich weiß nicht, was bei Ruby Rose los war, aber so, dass es zu dem Punkt kommt, dass sie ihr Twitter löscht, das muss halt ne so eine coole Frau für die ich sie einschätze. Also entweder hat sie sich gleich beim ersten Ding gedacht so, okay, ich verpiss mich, ihr könnt mich mal. Das wäre aber die richtige Entscheidung gewesen, Oder aber das ist wieder ziemliches Harassment gewesen und das ist halt genauso übel wie auf der Seite. Ich glaube, es müssen nicht mal 100 Leute sein, die dir irgendwas schreiben. Ich glaube generell einfach dieses Ding, du bist, seit du 12 bist, wirst du für deine Sexualität diskriminiert. Jetzt hast du die Möglichkeit, in deinem Job einen Charakter zu spielen, der ikonisch ist für dich und den Struggle, den du durchgemacht hast und die Community, in der du dich befindest. Und dann kommen Leute aus der Community und sagen dir, Nee, du gehörst aber nicht genug zu uns. Ja, ja. Wie wirst du denn lesbischer? Ich glaube, ich habe noch andere Argumente gelesen, wo Leute meinen, so, ja, es geht nicht darum, dass sie nicht lesbisch genug ist, sondern das Problem ist, dass sie halt tatsächlich auch der getypecastete die Go-To-Lesbe sozusagen ist, die in Hollywood angerufen wird, wenn es darum geht, irgendwie eine Lesbe zu spielen. Und das finden einige, habe ich auf Twitter gelesen, einige finden das nicht okay, weil sie meinen so, ey, dadurch, dass die jetzt schon wieder gecastet wurde als Lesbe, werden anderen lesbischen Darstellerinnen Rollen weggenommen. Und das, also das Ding ist, damit macht man sich ja das ganze Argument kaputt. Und da haben wir halt im Subreddit auch viel drüber diskutiert, weil das Ding ist, es ist auf jeden Fall, diese ganze Diskussion ist richtig dumm. Dass überhaupt Leute angegriffen werden, Schauspieler angegriffen werden für irgendwelche Casting-Entscheidungen. Sie hat doch nicht selber entschieden, dass sie Batwoman wird. Das hat ein Regisseur entschieden, ein Casting-Direktor und ein Produzent, die haben das alle zusammen entschieden. Sie kann dafür am wenigsten. Was soll sie denn machen? Die Rolle nicht annehmen und sagen, nee, ich bin nicht lesbisch genug dafür? Ja, also, du hattest ein gutes Argument gestern so, dass du bist ein aspirierender Schauspieler, sehr jung, hast dein Leben lang Star Wars geguckt. Und dann ruft einer an und sagt dir durchs Telefon durch, und willst du dich die neue, den Love Interest von Finn im neuen Star Wars spielen? Und sagst du so, nee, habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil die Rolle finde ich nicht gut geschrieben. Und die Story ist richtig scheiße. Und dass ich dann am Ende mit dem Speeder in Finn reinfahre, was für eine dumme Idee. Was für eine dumme Idee. Also sorry, wer hat sich das denn ausgedacht? Bam, und dann legst du auf. So, dann kann sie weiter. Und im Hintergrund erschießt sich gerade dein Agent. Genau, und dann aber nur damit sie auf Twitter weiter nicht beleidigt wird. Das ist doch ein großartiges Ding. Ja, also das Ding ist, also diese Debatte sozusagen, wie kann Hollywood oder wie können wir alle und wie kann die Gesellschaft, das ist ja nicht nur in Hollywood ein Problem, dafür sorgen, dass in Bereichen, wo diskriminiert wird, Leute besser integriert werden und dass sie in der Gesellschaft besser dargestellt werden, ist eine super wichtige. Aber wenn das dann, egal auf welcher Seite, militant ausartet, dass Leute dafür rausgemobbt werden, dann hilft das nicht dem Argument. Und die tun sich damit selber weh. Und dann kamen einige mit dem Argument, ja, siehste mal, da sind die Linken ja genauso schlimm wie die Rechten. Ja, ja. Was ich halt echt, also das, was die machen, ist richtig dumm. Aber zu sagen, hey, wir hätten gerne andere lesbische Darstellerin für diese Rolle, finde ich nicht so schlimm, wie den Holocaust zu leugnen. Ich finde, da ist immer noch. Oder zu sagen, warum verbrennt man die ganzen doofen Neger nicht eigentlich alle? Ja, also für mich ist da noch so ein kleiner Unterschied in der Schlimmheit dieser Argumente. Ja. Also deswegen, das als Argument, ich finde das auch gefährlich, wenn man das alles in einen Topf wirft. Das Ding ist, die tun sich damit keinen Gefallen, da haben wir schon öfters drauf geredet, dass es halt, es bringt nichts zu provozieren, weder rechts noch links. Also Leute, die sagen, ich will die AfD nur aus Protest oder mache irgendwelche Dinge nur aus Protest, schaden ihrem Argument genauso sehr wie Leute, die sagen, ja, ich übertreibe es jetzt mega und sage, man sollte alle Männer töten. Ne? Also irgendwie so Ultrafeministen und so weiter. Das war auch so ein Argument. Also lest euch das gerne mal durch auf dem Subreddit. Fand ich ganz spannend, die Diskussion, da beide Seiten mal zu sehen. Also war wirklich ein tolles Hin und Her. Aber ich finde es halt mega gefährlich, diese Dummheit gleichzustellen mit den anderen Dummheiten. Ich glaube, wo man sich einig sein kann, ist, dass Dummheit, weil ganz viele mittlerweile so eher ja auch sich fragen, wo kommt denn das plötzlich her und warum ist das so in so einer Fülle? Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Social-Media-Zeitalter, in dem wir uns befinden, das hat auch eine Zeit lang gebraucht. Ne, das fing so 2006, 2007 an, dass das so von so den ersten Entwürfen von StudiVZ rüberwich zu Facebook, wo als ich da zum Beispiel hingekommen bin, merkte ich plötzlich, oh Moment, hier ist ja was los. Und jeder postet was, Erwachsene posten was. Es ist nicht nur so Kindergarten-Chats. Aber es war da noch dieses infantile, guck mal mein Essen, guck mal, hier bin ich. Und es hat ein paar Jahre gebraucht, bis sich so eine Mentalität entwickelt hat. Denn ich glaube, gemeckert haben alle, auch am Anfang schon. Aber dass sich so richtig Mobs zusammentun und fackelschwingend durch die Städte ziehen, um dann die Hexen zu verbrennen, das ist jetzt wirklich so ein. Ja, auch kleine Mobs. Ich glaube, was ich nämlich auch gelesen habe, ist, dass jemand meinte so, ja, die LGBTQ-Community zeigt ja gerade, wie sie wirklich ist oder sowas in die Richtung. Aber ich meine so, warte mal, wieso denn die Community aus Millionen von Menschen, das sind 50 Leute auf Twitter gewesen, die irgendwas Dummes geschrieben haben, dafür dann alle zu verantwortlich zu machen, ist ja auf jeden Fall falsch. Und ich glaube, das ist halt auch dieses Problem im Zeitalter des Social Medias. Früher hättest du doch niemals überhaupt gewusst, ob die lesbisch ist oder nicht, weil das eine Info ist, die du einfach nicht gewusst hättest ohne das Internet. Und dann hättest du auch, wenn dich das stört, keine Möglichkeit gehabt, dass du hättest einen Leserbrief schreiben können. Wer weiß, was los gewesen wäre, als die Ewoks damals im dritten Star Wars durch die Botanik gesprungen sind. Ich meine, die waren verhasst, aber hätte es Social Media damals schon gegeben? Wer weiß, wie das abgelaufen wäre für den damaligen Regisseur? Ja. Das belassen wir es mal dabei. Wir haben noch ein anderes Thema, das ähnlich ist, weil da auch ähnlich so eine sehr skurrile Diskussion aufkam. Das besprechen wir aber gleich, nämlich es geht um Montana Black. Ich würde gerne mal eine neue Rubrik einführen. Mhm. Die ist mir schon vor ein paar Wochen mal eingefallen, weil ich da Finn Kliman gesehen hatte, der sich öffentlich irgendwie engagiert hatte für ein Thema, wo ich dann dachte, okay, dazu hat der Typ alles gesagt, finde ich mega gut. Und da dachte ich mir, wieso verleihen wir nicht die Lester-Schwester der Woche an einen Preis, der noch kein physischer Preis leider ist, aber es ist ein gelebter Preis, das kann man so sagen. Wenn ihr der Preisträger der Lester-Schwester seid, dann könnt ihr euch geehrt fühlen und von 70.000 Hörern mittlerweile, danke dafür an jeden, der uns hier zuhört, könnt ihr euch dann wirklich gebauchpinselt fühlen. Ja, vor allem, ihr könnt ja auch Liebe senden. Ihr könnt ja dann da hingehen und sagen so, hey, toll gelästert. Und das wäre jetzt in dem Fall Übermedien. Übermedien gibt es schon eine Weile als Blog oder als Website. Jetzt aber auch, vielleicht gibt es sogar schon länger. Schon länger. Wir haben ja neulich sogar schon mal ein Video von denen gezeigt, bei der Live-Show damals. Das stimmt, die Franzi hat ja für die Videos. Die machen jetzt aber auch sowas Ähnliches wie Valulis. Das gibt es schon ein bisschen länger, das Format. Ja, ist schon. Okay, es streicht alles, was ich gesagt habe, bis zur Anmoderation. Ist trotzdem ein tolles Format. Ist trotzdem ein tolles Format, weil da steht so ein Typ und erzählt dann über die Dinge, sehr süffisant, wie ich finde, die aktuell in der Medienwelt so passieren. Und er hat sich rausgepickt, dieses ganze Theater um Jan Ullrich. Und da muss man sagen, ich verfolge das so ein bisschen, weil ich ja, wir sprechen hier über die klassischen Medien relativ selten, aber ich bin ja ein großer Fernsehhasser. Und ich bin ein großer Hasser davon, ich weiß, Hass ist ein schwieriges Wort, aber ich finde es ekelerregend, was das Fernsehen und gerade die Boulevardmedien zum Teil mit Menschen machen. Ich finde das ein bisschen schwierig, dann das Fernsehen zu sagen, weil das wieder alle Medien in einen Topf wirft. Also ich glaube, wir wissen, welche Fernsehsender gemeint sind. Ne? Das ist schon eine spezifische Auswahl. Ach, Robin, wenn ich dich nicht hätte, dann gäbe es hier niemanden, der mir widersprechen würde. Und morgen gäbe es wieder den Anruf. Hallo, hier ist das Fernsehen. Hier ist ZDF Info. Wir haben noch nie was über Jan Ullrich erzählt. Fragen Sie mal, was fällt Ihnen ein? So. Ja gut, wir reden natürlich über die Boulevardmedien und da in diesem Video wird sehr schön damit aufgeräumt, was Til Schweiger mit Jan Ullrich veranstaltet hat. Wenn ihr das ganze Thema nicht kennt, dann kann ich euch nur empfehlen, informiert euch mal selber dazu, schaut euch auf dem Kanal von Übermedien das ganze Ding mit Til Schweiger, beziehungsweise das Video heißt, glaube ich, die Medientherapie von Til Schweiger an. Die Kurzfassung ist, Jan Ullrich, Radsportprofi gewesen, war ein Riesenheld für alle damals, weil er der bisher einzige Deutsche ist, der die Tour de France gewonnen hat und ist dann wie Boris Becker, der auch von der Bild und den ganzen anderen Medien mal hoch gefeiert wurde, so tief ist er jetzt auch gefallen. Es gab dann so einen Doping-Test, der wohl positiv aufgefallen ist, dann ist er zurückgetreten und seitdem plagen ihn wohl Probleme, auch alkoholische und Drogenprobleme, sagt Til Schweiger. Auf dessen Grundstück ist nämlich Jan Ullrich erschienen vor, glaube ich, ein bisschen mehr als 2 Wochen, weil der sich ein Musikvideo angeguckt hat. Vielleicht hat er sich ein Musikvideo von seiner Tochter angeguckt, da wäre ich wahrscheinlich auch mit dem Besenstiel rübergelaufen. Nichtsdestotrotz hat dann Til Schweiger, der angeblich laut eigener Aussage mit Jan Ullrich, die sind Nachbarn auf dem Grundstück in Mallorca, befreundet ist, hat er das einzig Richtige gemacht, was ein Freund in so einer Situation, wenn der andere Freund hilfesuchend ist und offensichtlich auch leidet, wie Til Schweiger das richtig erkannt hat, er hat ihn an die Medien verraten. Mhm. Er ist zur Bild gegangen, hat eine dicke Story draus gemacht und gesagt, so hier, der braucht Hilfe und jetzt wird Jan Ullrich durchbeschattet. Ja. Also es ist wirklich so, in diesem Video von Übermedien wird das sehr schön und sehr süffisant aufgezeigt. Mittlerweile hat sich irgendwie noch so ein Ding mit einer Prostituierten ergeben, die Jan Ullrich wohl geschlagen haben soll. Also auch wo wegen jetzt versuchtem Totschlag ermittelt werden sollte. Das ist die letzte News, die ich dazu gehört hatte. Ich gucke diese ganzen Boulevard-Sachen eben viel zu wenig und kriege das immer nur so durch solche Seiten mit. Aber es deswegen, ist einfach eine ganz deswegen tolle Sache. Mal eine Empfehlung für Übermedien, den YouTube-Kanal. Schaut euch das an. Die haben auch noch sehr viel andere. Die machen auch auf Twitter ganz tolle Sachen, generell in ihrem Blog ganz tolle Sachen. Die nehmen halt gerne einfach mal wie der Bildblock im Grunde. Genau, ist ja auch von Stefan Niggemeier mit Übermedien. Genau. Es ist einfach eine tolle Plattform, die ich finde, in der heutigen Zeit, wo du auf allen überall immer wieder Fake News findest, nehmen sie sich halt die Zeit, die Medienberichte, die ein bisschen komisch aussehen, wirklich auseinanderzunehmen, zu factchecken und quasi wirklich mal zu sagen, so, haltet euch doch bitte alle an einen besseren Standard, liebe Journalisten. Das finde ich toll. Da denke ich mir tatsächlich, da bin ich ein bisschen neidisch, so, weil wenn das nicht so ein wahnsinniges Problem wäre mit TV-Aufnahmen, denn das ist, ich habe es am eigenen Leib bei Giga erleben müssen, sobald du dich bei RTL oder so bedienst und Schnipsel zeigst, dann kriegst du einen Strike. So, ja, und, ich glaube, die können das einfach machen, weil sie genau wissen, RTL weiß, was passiert, wenn sie die wegstrike. Ja, was soll passieren? Also sie haben ja auch keine rechtliche Grundlage. Das ist ja das Problem, dass dann auch YouTube nicht unbedingt einschreiten wird. So, deswegen am Ende bist du dann der Gearschte, aber du kannst nur so, also in dem Fall wird das Ding halt schlagkräftiger durch die ganzen Schnipsel, die sie auch sehr gut zusammengeschnitten haben. So, guckt euch das an. Der Tipp über Medien und das Video Medientherapie von Till Schweiger, aber auch die anderen Sachen. So, und jetzt kommen wir zu Montana Black. Der dem vorausging, weswegen ich vorhin darauf auch ein bisschen angespielt hatte, dass es hieß, da wird ja ganz häufig jetzt auch von Leuten, die mit Feminismus ein Problem haben oder mit dem sehr lauten Feministinnen ins Feld geworfen, dass die ja Männerhass verbreiten. Genau, ja. Es ging um eine junge Dame, ich weiß gar nicht, ich glaube Laura irgendwas, keine Ahnung, die hat einen Tweet gepostet, den ich auch eher dämlich fand, muss ich ganz offen sagen. Sie hat sich über Manspreading aufgeregt. Falls ihr nicht wisst, was Manspreading ist, wenn du dich in die Bahn als Mann setzt und dann möglicherweise reflexartig die Beine auseinander machst, dann ist das sogenanntes Manspreading. Und Feministinnen oder ich will nicht mal für Feministinnen sagen, es gibt offensichtlich genügend Leute, die das widerlich finden oder so ein typisch männliches Revierverhalten darin sehen. Ich finde, generell ist das Wort Feministin so unter anderem durch Leute, die das absichtlich quasi dem Wort schädigen wollen, aber eben auch von Feministinnen, die sehr militant radikal sind. Aber an sich sozusagen hat das mit Feminismus mit der Definition nichts zu tun. Nee. Es ist für mich genauso ein schwieriges Wort wie Mansplaining. Das kann ich auch nicht leiden, weil zum Beispiel Susie Grime ist ein sehr gutes Beispiel, die das immer wieder auch in einem falschen Kontext benutzt. Ja? Die dann sagt so, Mansplaining, ja, ihr Männer wollt immer allen Frauen erklären, wie es besser ist. Und dann nennt sie als konkretes Beispiel, ja, und dann bin ich zu meinem Kumpel und meinte so, ey, ich mach mir jetzt einen Lippenstift in Rot drauf. Und er sagt zu mir, nimm doch lieber den blauen, der sieht bei dir besser aus. Und ich so zu ihm so, musst du mir gleich mit deinem Mansplaining kommen? Und ich dachte so, okay, das ist kein Mansplaining. Also, aber die Frage ist jetzt, wenn du gerade erklärst, was es nicht Mansplaining ist. Mansplainst du Mansplaining dann gerade an? Werde ich von Wikipedia eigentlich jedes Mal gewebplained, wenn mir die was erklären? Ja. Also das ist ja Bullshit. Also das ist, wo wir beide vollkommen d'accord mitgehen, wenn man sich über die Frau stellt, wenn man jedes Argument direkt abblitzen lässt und sagt so, ach, du hast doch keine Ahnung. Ich finde auch Manspreading sozusagen, wenn du das reduzierst auf, ich finde es scheiße, wenn Leute sich in der Bahn rücksichtslos verhalten, wenn sie zwei Plätze im Flugzeug, einnehmen. Im Bahn. Ich finde es auch blöd, wenn eine Frau ihre Handtasche auf ihren Sitz neben sich setzt. Hatte ich gerade neulich, da wollte ich mich mit meiner Freundin, unserer Tochter, wollten wir uns hinsetzen. Ja. Da sieht eine Frau, dass wir ein kleines Kind haben, was macht sie? Neben ihr war noch ein Platz frei, nimmt die Handtasche und legt sie demonstrativ auf den Platz neben sich. War das jetzt Women-Spreading? Oder war die halt einfach eine rücksichtslose Person, genauso wie Männer rücksichtslos sind, wenn die ihre Beine auseinander machen? Also warum muss man das so deswegen finde ich diese He-for-She-Kampagne so ganz spannend, weil die sozusagen dieses Thema Feminismus so ein bisschen aufbrechen und sagen, da geht es darum sozusagen, wie können wir dafür sorgen, dass Gleichberechtigung hergestellt ist? Gleichberechtigung ist nicht zu sagen, Männer machen immer das und das und das und Frauen machen immer das und das, sondern zu sagen so, hey, wie wäre es denn einfach, wenn wir alle dafür sorgen, dass es uns allen gleichberechtigt ist? Ja. Zum Beispiel, dass auch Männer das ist eine Sache, die sie quasi als Beispiel, glaube ich, ganz am Anfang von der Kampagne genannt haben. So, also als Mann sozusagen, als alleinerziehender Vater wird ganz anders angesehen als alleinerziehende Mutter. Oder dürfen Männer auch mehr Emotionen zeigen und öffentlich weinen, ja, oder solche Sachen. Also da quasi die Seite zu nehmen, auf der anderen Seite genau zu sagen, wie können Männer vielleicht auch mehr dafür sorgen, dass Frauen besser behandelt werden, etc. Das Ding ist, dass Montana Black, der, den wir alle als sehr wohlformulierten, sehr eloquent, sehr bedachten, sehr Gamer kennen, ja, der auch als Stilmittel das Wort, ja, Digger nach jedem zweiten Konsonanten setzt. Und ja, der hat dann irgendwie auf Twitter, muss ihm das reingespielt werden, weil ich glaube nicht, dass Montana Black einer wirklich so derart militanten und rabiaten Feministin folgt. Feministin in Anführungszeichen in dem Fall. Weil man muss sagen, wenn man sich durch auch ihre Timeline und durchscrollt, da ist neben Links, die sie teilt, die durchaus valide sind, ist da auch ganz viel, also wirklich 90% der Sachen sind so, ja, die Männer haben ja dies. Und das ist wirklich dieses mit dem Finger auf die andere Seite zeigen. Genau, dir damit selber in deinem Argument keinen Gefallen genau, tun. Damit veränderst du wenig, wenn du die ganze Zeit nur sagst, du. Ne? Man muss es halt leider sagen, viele Männer fühlen sich aber auch in ihrer Männlichkeit natürlich sowieso schon angegriffen. Da ist es gleich, ihr Frauen, ich will es gar nicht über einen Kamm schreiben, aber als Frau, die Frauen haben ganz andere Waffen. Die sind ja empathisch, dass sie sehr viel cleverer sind. Das ist zum Beispiel eine Sache in dieser He4She-Kampagne, wo genau gesagt wird, warum können Männer nicht mehr empathisch sein? Nee, warum können Frauen nicht weniger? Das will ich gar nicht sagen, aber ich bin ja auch ein sehr empathischer Mann. Du bist auch ein sehr empathischer Mann. Aber ich würde schon vermuten, wenn du so eine Schnittmenge ziehst, dann ist das schon eher so ein Ding, was du den Frauen eher als klassisches. Ist das jetzt schon sexistisch? Ich rede vielleicht lieber gar nicht weiter. So. Aber ja, ich würde einfach sagen, so, sie hätte bessere Möglichkeiten, in ihrer Timeline sich zu formulieren, als dann generell mit dem überall. Finger also das ist ja eine Sache, die jetzt auch gerade bei Ruby Rose. Also du kannst ja gerne das Argument einbringen, dass es mehr Rollen für lesbische Darstellerinnen geben sollte, aber dann auf das Casting einer lesbischen Darstellerin aufzuspringen und zu sagen, die ist aber nicht lesbisch genug, ist nicht der richtige Weg. Ja, ja. Genauso wie nicht der richtige Weg ist, Gleichberechtigung herzustellen, indem du sagst, alle Männer sind scheiße. Genau. Montana Black hat darauf in seiner wohlformulierten Art und Weise reagiert und hat sie wirklich derbe beleidigt. Also, ne, er hat, ich krieg den Tweet jetzt gar nicht mehr zusammen, weil er den Original-Tweet auch gelöscht hat. Man könnte den, glaube ich, sicherlich irgendwo nachgucken, aber es wurde beleidigend und er hat dann sehr interessanterweise von seiner eigenen Community fast durchgehend nur Beifall bekommen, die dann auch auf die Dame losgegangen sind natürlich. Was auch wieder so eine Sache ist, wo man als Person mit Reichweite halt echt immer aufpassen muss. Ne? Also. Und dann haben sich aber und das fand ich sehr schön, auf Twitter ganz viele zu Wort gemeldet. Ich hatte selber einen Tweet abgegeben, in dem ich mich aber, wo ich geschrieben habe, mich überrascht das schon, weil ganz viele so lautstark wurden, so als wären sie krass überrascht gewesen. So. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil der Typ seit Jahren nichts anderes macht. Wenn ich Videos von ihm geguckt habe, seine, wie mir gesagt wurde, mittlerweile Ex-Freundin, hat er nur als Vibe, komm mal rein. Also wie der die behandelt hat, vor der Kamera, während sie neben ihm stand, da dachte ich immer, was ist denn das für ein Miteinander, wie ekelerregend. Deswegen, also ich meine, ich habe ihn immer nur als, nicht mehr als Proleten oder Asi wahrgenommen und auch wenn man von ihm durchaus sagen kann, dass er halt real ist, weil er halt den Mund aufmacht, hier hätte ihn er immer lieber. Donald Trump ist auch mega real. Ja, hätte er ihn mal lieber halten sollen, das muss man sagen und das ist so ein gutes Beispiel. Einfach, es gibt Dinge, die in Köpfen los vor sich gehen, die lässt man einfach nicht raus. So. Ja. Und in dem Fall, wie gesagt, ist es dann ein bisschen eskaliert, erst nachdem sehr viele andere User. Ich habe gesehen, Fischkopf hat sich dagegen eingesetzt. So die üblichen Verdächtigen natürlich, sogar Hand of Blood. Und Hand of Blood ist mit dem lose befreundet. Ich habe auch mitbekommen, dass Montana Black ihm dann hinterher eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, wollen wir das, lass mal nicht auf Twitter klären und so, weil ich glaube, Monte das allererste Mal so einen richtigen Backlash bekommen hat und hat dann auch wieder so reagiert, wie man nicht reagieren sollte und hat dann nochmal nachgetreten gegen die Dame und dann, du willst doch nur meinen Schwanz zwischen die Beine, ihr wollt doch alle nur, am Ende wollen die Bitches alle nur sacken. Also Gender-Weltbild von Montana Black ist auf jeden Fall schwerst überholt und wie gesagt, ich hatte dann geschrieben, es wundert mich, dass da so viele Leute sich überrascht zeigen, weil der das eben so lange macht. Ja, aber ich finde das immer eine sehr spannende Frage, die auch in dieser Diskussion im Subreddit immer wieder aufkam. Es war dieses Thema so Political Correctness und dass ja die ganze Welt so übersensibel geworden ist und du kannst nicht einfach mal mehr irgendwas sagen, was du denkst. Und das ist ja auch eine Sache, die wir ja in vielen anderen Bereichen gesehen haben. Zum Beispiel bei der Nicht-Egal-Kampagne von YouTube oder auch unter anderem bei diesem Impo Dorian-Thema. Ja. Warum kann man nicht einfach mal sagen, dass der Holocaust gar nicht existiert? Warum kann man nicht sagen, dass du ein Hurensohn bist? Also das ist natürlich dann die ganz Extremen, die dagegen, aber sozusagen. Aber das ist ja immer wieder das Argument, das kommt so. Warum darf ich XY nicht sagen? Wo man genau, halt immer wieder sagen muss, dass das keine Meinung. Dass es deine persönliche Freiheit ist, etc. Und dass das ja Zensur ist, wenn du als YouTuber dann einen Kommentar sperrst, wo jemand sowas sagt, etc. Oder auf Twitter jemanden blockst deswegen, etc. Und das finde ich halt richtig gefährlich, weil auf der einen Seite finde ich dieses übersensibel reagieren und Leute dann wegen dieser übersensiblen Reaktion dafür dann selber anzugreifen, fertig zu machen, zu beleidigen, aus ihren Jobs versuchen rauszukicken. Ja. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. So, wenn ich mochte Star Wars nicht, aber als ich aus Star Wars rausgekommen bin, habe ich nicht gedacht, so jetzt gehe ich erstmal nach Hause und schreibe seiner Familie, dass ich sie alle töte. Ja. So, ne? So, also es ist halt ein schlechter Film. Was ist denn das für Menschen und dann, machen sowas? Und dann komme ich danach halt wieder klar. Das ist halt nur, wenn du etwas irgendwie mit etwas religiös quasi, ne, wenn Star Wars für dich eine Religion ist. Aber warum? Aber selbst dann, also es gibt auch eine Menge Leute, ganz vielen Religionen dieser Welt angehören sehen und die nicht, genau, die eben genau nicht, ganz viele, die eben auch alle möglichen Religionen dieser Welt sehr friedlich praktizieren. Ja, aber das, was ich sagen möchte, das finde ich mega schlimm, aber der Grundgedanke hinter dieser Bewegung zu sagen, lasst uns doch alle versuchen, miteinander besser umzugehen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und lieb zueinander zu sein, ist an sich ja ein sehr positiver. Ja. Und dieses Überdingsen drängt die Leute weg von diesem Grundgedanken, hinter dem wir eigentlich alle stehen sollten, und drängt sie auf die andere Seite und aus irgendeinem Grund im Internet so extrem auf die andere Seite, dass sie plötzlich sagen, ja, endlich sagt mal einer, was er denkt. Endlich sagt mal jemand, man soll die Frauen bei der Pussy grabben. Den wähle ich jetzt als Präsident. Ja, ja. Weil endlich ist mal jemand nicht mehr politically correct. So muss das sein, weil dieses Ganze so, jetzt darf ich plötzlich nicht mehr Negerkuss sagen, geht mir so auf den Keks, jetzt hätte ich gern einen Präsidenten, der die Welt zugrunde bringt. Ne? Also ich bin auch kein Fan von political correctness, also von so einer überzogenen political correctness. Ich auch nicht, das ist das, was ich sage. Aber ich finde den Grundgedanken zu sagen, lass uns darauf achten. Ja. Und zum Beispiel also zu sagen, hey, lass doch mal gucken, dass wenn wir wirklich ein Problem haben damit, eine gute asiatische Schauspielerin zu finden, dann lass doch mal gucken, ob wir nicht vielleicht eine casten können, anstatt solche Überlegungen zu machen. Deswegen fand ich es im Falle von Montana Black auch sehr interessant, wie viele auch gar nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, ey, Montana Black, du bist dumm. Ja, es gab natürlich die Leute, die schrieben, so halt deine Schnauze, was bist du für einer? Sondern dass ganz viele gesagt haben, und das Argument finde ich noch am wichtigsten und tragendsten, es gab nämlich die sagten so, die Tweets von der Dame waren scheiße. Beziehungsweise unnötig oder was auch immer. Ob sie nun unnötig sind, das entscheidet sie, glaube ich, immer noch selbst, nicht wir. Aber die kann man trotzdem auch kritisch betrachten. Aber die hat eine ganz andere Reichweite als ein Montana Black, der sich vor über 1 Million seiner minderjährigen Follower hinstellt. Das Thema kommt hier immer wieder auf, dass die Verantwortung der YouTuber und Influencer nicht für voll genommen wird, die sich dann hinstellen und sagen, ist ja wohl cool, wenn ich da so eine Frau halt derart beleidige. Und dieses Weltbild hat auch ganz viele Junge, der spielt Fortnite, der ist der Größte. Du streamst hier an 1 Million Kinder. Ja. Und sagst solche Sachen zu Frauen. Und interessanterweise, wir hatten vorhin das Wort Whataboutism haben wir nicht verwendet, aber es wurde sehr häufig im Subreddit bei dem anderen Thema mit Ruby Rose verwendet. Und Hand of Blood hat ihm zum Beispiel geschrieben, ey, Junge, was ist denn, verstehst du nicht, dass du eine gewisse Reichweite hast und dass du eine Verantwortung hast? Und dann kam Montana Black mit, ja, aber du hast neulich ein Video gemacht, wo du Bier im See trinkst. Das ist das Gegenargument, was er gebracht hat. So. Und das Ding ist, du kannst über beide Sachen, kannst du sagen, ja, okay, vielleicht hat Hand of Blood auch eine relativ junge Zielgruppe und da hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können. Eine Sache ist ein bisschen schlimmer als das andere. Ja. Und das eine, nur weil eine auch was Scheißiges gemacht hat, heißt das nicht, dass die andere Scheißigkeit nicht kritisiert werden darf. Genau. Also, und dass die Dinge auch entwertet werden oder dass man dann in so einer Pattsituation ist. Und was du ja gerade sagtest, ist richtig. Man sollte versuchen, dass die Welt irgendwie ein besserer Ort wird, auch wenn es so nach einem Sami Slimani-Spruch klingt. Ich habe ja Sami Slimani's Prinzip liegen. Das ist tatsächlich ein Zitat gewesen. Das glaube ich dir gerne, ja. Klingt wahrscheinlich bei ihm ein bisschen anders. Aber was ich auch sagen möchte, ist, dass du es, glaube ich, wichtig ist, nicht auszurasten und bei den Themen aber trotzdem ein offenes Auge zu haben, aber immer mit einem gewissen Augenmaß auch in der Kritik daran zu gehen und zu sagen so, hey, das, was du machst, ist übelster Sexismus auf einer ganz, ganz bitteren Schiene vor sehr jungem Publikum. Der andere, hey, du trinkst ein Bier im See, ist jetzt möglicherweise nicht auf derselben Stufe. Vielleicht halten wir da jetzt auch einfach mal unser Maul dazu, weil vielleicht ist es auch ein Thema, was man ansprechen sollte. Aber hier geht es gerade um eine ganz andere Sache, die man besprechen sollte und sollte dann nicht mit Gegenargumenten kommen. Genau, das finde ich halt das Wichtige. Ich auf allen Seiten, also jetzt gerade auch wieder bei diesem Ruby Rose Thema, da einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, pass auf, Leute, die sowas gerade tweeten, ihr seid Vollidioten, ihr schadet eurem eigenen Cause damit, Cause darf ich nicht sagen, eurer eigenen Aktion. Chaos. Das ist ein riesiges Problem, hört auf damit, ihr seid Vollidioten. Und dann kommen aber Leute und sagen, ha, siehste, diese Political Correctness-Links-Typen aus der LGBT-Community. Nee, warte mal. Das sind einfach nur Vollidioten. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das hat nichts mit sexueller Orientierung zu dem Fall. Das sind einfach nur Vollidioten. Egal auf welcher Seite jemand das macht. Aber in dem Moment, wo du anfängst zu sagen, so, das ist aber alles hier Political Correctness und so weiter, du kannst dich ja über Political Correctness aufregen und du wirst auch nicht automatisch rechts, weil du dich über Political Correctness aufregst. Aber es spielt halt dieser Mentalität in die Hand, dass es irgendwie zwei Lager gibt. Das eine Lager sind die, die sagen so, man darf alles sagen. Und die anderen, die sagen so, nee, alles muss mit Federn angefasst werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen differenziert zwischen, es gibt überall Idioten. Und das aber auch gleichzusetzen, diese idiotischen Taten, ist halt einfach dumm. Und zu sagen, ja, aber das haben die doch auch gemacht. Und dieses Whataboutism zu sagen, so, ja, siehste, diese ganzen Sachen, die also habe ich ganz viel gelesen, haben tatsächlich Leute in Subreddit geschrieben, da sieht man mal, die Linken waren schon viel früher militant, aber das hat nie jemand drüber geredet als die Rechten. So, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum redet man nicht darüber, dass diese spezifische Aktion dumm ist? Weil dieses Ganze, ja, aber guck mal die, dass egal ob man sozusagen dann ganz rechts meint oder nur ein bisschen rechts oder nur ein bisschen konservativ, das ist, sobald du das als zwei Extreme gegenüberstellst, hast du sofort dieses Problem, dass die Aktion, um die es eigentlich geht, in den Hintergrund rückt und es nur noch um diesen Klassenkampf zwischen zwei Gruppierungen geht. Ja. Und das halte ich für mega gefährlich. Deswegen lasst uns doch vielleicht einfach mehr drüber reden, wie scheiße die Leute sind. Und weniger darüber, sozusagen, dass dann irgendwelche Gruppierungen eher zu stopfen. Wie scheiße die Agenda ist, ne? Und dass man, dass da überhaupt eine Agenda erst dann draus wird in dem Fall, ist schon großer Quatsch. Ich glaube nicht, dass sich das beheben lässt, aber ich glaube, wenn es eine Chance gibt, dass es irgendjemand schafft, dann die Lester-Schwester. Ja, auf jeden Fall. Die Welt verändern 100%. Können. Sami Slimani vielleicht auch noch, aber wir können ja mal so ein Wettrennen machen. Wer hat zuerst die Welt besser gemacht, Sami oder wir? Wir sind dafür damit erstmal raus diese Woche, oder? Hast du noch was zu sagen? Nö. Nee. Geht ins Subreddit. Geht ins Subreddit, sagt uns, was Katja Krasowitsch nächste Woche macht. Punkt.